haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Tattoo. Meine neue Klientin war so jung, dass ich befürchtete, sie würde mich an eine dieser Partys einladen, an denen unsäglich laute Musik gespielt wurde und überbezahlte DJs ihr Unwesen trieben. Deshalb war ich angenehm überrascht, als sie mir vorschlug, dass wir uns auf dem Markt treffen könnten. Ich kaufe, wenn immer möglich, auf dem Markt ein. Das ist lobenswert. Aber Sie haben mich nicht für einen Marktbummel engagiert. Mit meiner Freundin Claudia wollte ich am Mittwoch auf den Markt. Ach. Aber sie erschien nicht. Und sie beantwortet auch meine Anrufe nicht. Vielleicht nimmt sie eine Auszeit und ist irgendwo in den Bergen und lauscht dem Universum. Oder macht sonst einen Unsinn, für den geplagte Stadtmenschen Unsummen bezahlen. Claudia macht so etwas nicht. Und wie steht es mit Männern? Oder macht sie so etwas auch nicht? Sie ist seit 3 Monaten wieder Single. Trotzdem gibt es 1000 Gründe, weshalb eine junge Frau für ein paar Tage unauffindbar bleibt. Ich mache mir große Sorgen, seit ich gestern die lokalen Nachrichten im Fernsehen geschaut habe. Das kann ich gut verstehen. Aber die anderen Sender sind auch nicht viel besser. Die Polizei veröffentlichte ein Foto einer Leiche. Es ist nicht Claudia, aber es gibt ein Detail, das mich schaudern ließ. Leichen sehen in der Regel nicht mehr wie frisch gepflücktes Gemüse aus. Die Leiche hat ein Tattoo. Ein Einhorn. Genau das gleiche Tattoo wie Claudia. Vermutlich haben sich noch ein paar 100 andere mit einem Einhorn verunstalten lassen. Exakt an der gleichen Stelle, oberhalb des Knöchels, am rechten Bein. Vielleicht war das gerade in Mode. Und wenn es einen Zusammenhang gibt? Zwei Frauen mit dem gleichen Tattoo. Die eine ist tot und die andere spurlos verschwunden. Haben Sie die Polizei informiert? Die haben ihr Interesse verloren, als ich sagte, dass die Leiche nicht Claudia ist. Ich soll nach ihr suchen? Das kann teuer werden. Für meine beste Freundin tue ich alles. Ich bin sicher, dass sie das Gleiche auch für mich tun würde. Ich verzichtete darauf, sie darauf aufmerksam zu machen, dass die beste Freundin rasch zur intimsten Feindin werden kann, wenn es um Männer oder Geld ging. Wir einigten uns auf einen Vorschuss und sie reichte mir eine Mappe mit Fotos und Informationen über ihre Freundin. Im Polizeipräsidium wurde ich, wie immer, mit großer Begeisterung empfangen. Na, Maloney, haben Sie noch immer nicht das große Los gezogen? Sie sollten sich damit abfinden, dass Sie nicht zu den Gewinnertypen gehören. Sie sehen auch nicht gerade aus wie jemand, dem das Glück lacht. Es gibt Gewinner und Verlierer. Und es gibt Menschen, deren Leben ein ewiges Unentschieden ist. Diese Menschen werden nie gewinnen, aber auch nie wirklich verlieren. Wenn das Mittelmaß das Maß aller Dinge ist, sind sie König und Kaiser in einer Person. Es geht nicht um Mittelmaß, Maloney, es geht um Ausgleich. Und den haben Sie in letzter Sekunde erzielt. Die Gesamtmasse bleibt immer gleich. Ich habe ein Buch gelesen. Über Ihre Gehirnmasse, die immer gleich klein bleibt. Wenn jemand gewinnt, muss gleichzeitig jemand verlieren. Deshalb gibt es Gewinner und Verlierer. Sie gehören zu den Verlierern, Maloney. Darüber entscheiden nicht buchlesende Kreuzworträtsel. Das ist vorbestimmt. Dagegen können Sie nichts tun. Ergeben Sie sich, Maloney. Das könnte Ihnen so passen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Üble Sache, Maloney. Wenn Politiker sagen, dass sie einen Auftrag haben, sollte man ihnen aus dem Weg gehen. Ich gehe Politikern grundsätzlich aus dem Weg. Aber einige landen ab und zu ungefragt in meinem Briefkasten. Mein Auftrag ist ganz profaner Natur und ich will damit weder das Land noch die Welt retten. Es wäre schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Maloney, aber noch gibt es kein Formular für Unterhaltungen mit Privatdetektiven. Es gibt anderes, das Priorität hat. Ein Baby ist spurlos verschwunden. Und im Kühlhaus liegt eine Frauenleiche, die mittlerweile identifiziert wurde. Die Frau mit dem auffälligen Tattoo? Ein Einhorn, Maloney. Vor 20 Jahren waren Tattoos selten. Heute ist es selten, wenn die Leiche einer jüngeren Person kein Tattoo am Körper hat. Das ist praktisch. Allerdings sollten die Leute ihre Tattoos registrieren lassen, dann könnten sie sofort identifiziert werden. Es gibt eine zweite Frau mit dem gleichen Tattoo. Und die zweite Frau liegt tot in ihrem Büro. Die Frau ist spurlos verschwunden. Dafür bin ich nicht zuständig. Sollte die Frau tot aufgefunden werden, können Sie wieder vorbeischauen, Maloney. Jetzt aber habe ich Wichtigeres zu tun. Er zeigte auf eine Mappe, die mit dem Vermerk dringend gekennzeichnet war. Vermutlich hatte das jemand vor einigen Jahren darauf geklebt. Und seither wurde die Mappe im Polizeipräsidium herumgereicht wie ein altes Sandwich. Ich suchte jenen Mann auf, der den Frauen an die Haut ging. Einhorn, sind mal ein Einhorn. Sind Sie sicher? Das verlangen eigentlich nur Frauen. Aber wenn Sie wollen, steche ich Ihnen ein Einhorn. Ich bin nicht hier, um gestochen zu werden. Ehrlich gesagt sehen Sie auch nicht aus wie ein potenzieller Kunde. Wie sieht ein potenzieller Kunde aus? Die meisten haben schon mindestens ein Tattoo. Ach. Die Älteren sind Stammkunden, nur die Jüngeren kommen manchmal aus Neugier oder weil sie ein bestimmtes Motiv suchen. Und Sie liefern alle Motive? Es gibt Tätowierer, die alles stechen. Ich nicht. Meine Tattoos sind alle nach einer Originalzeichnung von mir. Sie sind einmalig. Dann sticht keiner außer Ihnen ein Einhorn. Ja, doch, vermutlich schon. Aber nicht dieses Einhorn. Eine Ihrer Kunden wurde tot aufgefunden. Als ich das Foto in der Zeitung gesehen habe, rief ich sofort die Polizei an. Was aber geht Sie das an? Eine andere Ihrer Kunden ist spurlos verschwunden. Auch ihr haben Sie ein Einhorn gestochen an der gleichen Stelle. Die junge Frau war da, als ich Frau Lesko das Tattoo stach. Sie war fasziniert und wollte auch ein Einhorn an der gleichen Stelle. Haben Sie die beiden Frauen gekannt? Nicht, dass ich wüsste. Wer hat sich sonst noch ein Einhorn stechen lassen? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie könnten mir verraten, ob Einhörner gefragt sind. Eigentlich nicht. Seit einiger Zeit sind es vor allem Schriftzüge und Buchstaben, bevorzugt in exotischen Sprachen. Männer lassen sich gerne die Oberarme tätowieren, ganz flächig. Bei Fußballern sieht man das oft. Bei Frauen gibt es zwei unterschiedliche Typen. Jene, die möchten, dass ihr Tattoo gesehen wird und auffällt, und jene, die möchten, dass es nur ganz bestimmte Personen sehen kann. Und zu welchem Typus gehören die Einhörner? Eine Tätowierung oberhalb des Fußes ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Da tragen Sie kein einziges Tattoo? An meiner Haut lasse ich keine Nadeln. Na, wie ein Weichei sehen Sie nicht aus. Er verschränkte seine Arme, die aussahen wie das Gemälde eines Malers, der sich keine Leinwand leisten konnte und deshalb seinen eigenen Körper benutzte. Meine Klientin machte sich derweil noch immer Sorgen. Vielleicht sollte ich Ihr Handy orten lassen. Noch gibt es keinen Hinweis darauf, dass ihr etwas zugestoßen ist. Aber es ist doch nicht normal, dass eine junge Frau einfach verschwindet. Was ist mit ihren Eltern und ihrer Arbeitsstelle? Zu ihren Eltern hat sie kaum Kontakt. Ja, und seit 4 Monaten hat sie keinen Job. Wenn sie stempeln geht, muss sie früher oder später auftauchen. Sonst kriegt sie kein Arbeitslosengeld mehr. Ich habe nachgefragt. Die haben auch nichts mehr von ihr gehört. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Keine Ahnung. Wir telefonieren und simsen täglich. Sie haben zu Ihrer besten Freundin nur telefonisch Kontakt? Nein, auch auf Facebook. Und 2-mal im Monat gehen wir gemeinsam shoppen. Aber Claudia hat kein Geld mehr fürs Shoppen. Deshalb haben wir uns nicht mehr so oft gesehen. Aber am Mittwoch wollten wir uns auf dem Markt treffen und sie kam nicht. Ich verbrachte den Abend damit, unzählige Menschen telefonisch zu belästigen und nach der verschwundenen Claudia zu fragen. Niemand hatte eine Idee, wo sie sich aufhalten könnte. Als ich mich erschöpft unter meinen Schreibtisch legen wollte, erhielt ich einen Anruf des Tätowierers, der mich am nächsten Morgen unbedingt sprechen wollte. Offenbar gehörte Herr Steiner zu jenen Menschen, die den Tag frühmorgens begrüßten und alle anderen daran teilhaben lassen wollten. Um 6.30 Uhr klingelte er mich wach und um 7.30 Uhr traf ich ihn in seinem Atelier. So etwas ist mir noch nie passiert. Jack Steiner wurde ausgeraubt. Unglaublich. Hat ihn jemand Nadeln gestohlen? Unterlagen. Die Polizei möchte gerne alle Namen und Adressen jener Leute, die sich ein Einhorn haben stechen lassen. Als ich nachschaute, bemerkte ich, dass ein Ordner fehlt. Jack Steiner wurde ausgeraubt. Unglaublich. Und weshalb sagen Sie das mir und nicht der Polizei? Mein Vater war ein Rocker und meine Mutter war in jungen Jahren wegen verschiedener Delikte im Knast. Ich habe schon als Kind gelernt, dass ich mich nicht mit der Polizei einlassen soll. Das ist lobenswert, aber in diesem Fall sollten Sie eine Ausnahme machen. Und zugeben, dass ich ausgeraubt wurde? Ja. Nie im Leben. Das ist eine Blamage sondergleichen. Wie soll ich meiner Mutter im Pflegeheim jemals wieder in die trüben Augen schauen können, wenn sie das erfährt? Soll ich den Dieb Ding festmachen? Bringen Sie ihn hierher. Ich werde ihm ein Tattoo verpassen, das ihn ein Leben lang daran erinnern wird, dass man Jack Steiner nicht ausraubt. Wer könnte ein Interesse daran haben, Ihre Geschäftsunterlagen zu klauen? Ja, vor einem Monat war einer bei mir. Er sagte, dass er im Internet auf mich und mein Atelier gestoßen sei. Er wollte wissen, welcher Frau ich ein Einhorn gestochen habe. Genau hier. Er wollte wissen, wie die Frau heißt, die tot aufgefunden wurde. Ich habe mich selbstverständlich geweigert, aber er muss sich Zugang in mein Atelier verschafft haben. Und ich habe nichts bemerkt. Unfassbar, wenn das meine Mutter erfährt. Ich werde gegen ein entsprechendes Honorar schweigen wie ein Grab. Bringen Sie mir die Unterlagen zurück. Ich benötige eine genaue Beschreibung des Mannes. Kein Problem, ich mache Ihnen ein Tattoo. Auf keinen Fall. Naja, dann halt eine Zeichnung. Eine Stunde später hielt ich das Porträt eines jungen Mannes in den Händen. Da Diebe oft notorische Delinquenten sind, machte ich mich auf den Weg zur Polizei. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Das verschwundene Kleinkind ist wohlbehalten wieder aufgetaucht, verweigert aber jegliche Aussage. Sie sollten warten, bis es zu reden beginnt. Das Kind ist wahrscheinlich entführt worden. Seltsam ist allerdings, dass es keine Lösegeldforderung gab. Sie sollten sich um diesen jungen Mann hier kümmern. Welchen? Den. Zeigen Sie her. Was ist mit ihm? Ich benötige seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Dafür sind andere Dienststellen zuständig. Es könnte sich um den Mörder der tätowierten Frau handeln. Tatsächlich? Ja. Er passt nicht ins Täterprofil. Unser Computerprogramm geht davon aus, dass der Täter zwischen 40 und 60 Jahre alt ist, gerne Musicals schaut, nur Eier aus Auslaufhaltung kauft und einen gepflegten Schnurrbart trägt. Dieser Mann auf der Zeichnung trägt keinen Schnauz. Sie sollten Ihren Computer fragen, ob der Mann vorbestraft ist. Unser Computer beantwortet keine Fragen, er liefert nur Hinweise. Doch, und jetzt müssen wir uns um das Baby kümmern. Die ersten 24 Stunden sind entscheidend. Danach erinnern sich Entführungsopfer nicht mehr an wichtige Details. Ich fuhr zurück in mein Büro und betrachtete die Zeichnung. Sie war besser als ein Foto. Wer auch immer der Mann war, ich hätte ihn anhand der Zeichnung auf der Straße wiedererkannt. Am Abend wollte sich meine Klientin unbedingt mit mir treffen. Es hat Licht, sehen Sie? Das ist um diese Zeit nicht ungewöhnlich. Jemand ist in Claudias Wohnung. Haben Sie geklingelt? Ja, aber es öffnet niemand. Vielleicht wird sie gefangen gehalten. In ihrer eigenen Wohnung? Schlafzimmerräuber dringen über den Balkon in Wohnungen. Haben Sie nie davon gehört? Im dritten Stock. Es muss jemand da oben sein. Vielleicht hat Ihre Freundin einen Zeitschalter installiert. Wir müssen nachschauen. Ich warte hier. Ich soll in die Wohnung Ihrer Freundin eindringen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Sie besitzen einen Schlüssel zur Wohnung Ihrer Freundin? Sie hat ihn mir gegeben, weil sie vergesslich ist. Immer lässt sie etwas liegen, auch wenn sie in die Ferien fliegt. So kann ich hier alles nachschicken. Waren Sie in den vergangenen Tagen in der Wohnung? Ich habe einmal nachgeschaut, aber Claudia war nicht da. Und ich soll jetzt nachschauen, ob sie doch da ist? Wir müssen etwas tun. Wir könnten gemeinsam raufgehen. Sind Sie bewaffnet? Ich löse meine Fälle ohne Schusswaffen. Mein Arzt hat mir den Umgang mit Schwermetall untersagt. Ich habe einen Pfefferspray in der Tasche. Den sollten Sie nur benutzen, um das Essen nachzuwürzen. Was ist jetzt? Meine Freundin leidet vielleicht Höllenqualen und wir quatschen hier rum. Los, Action, gehen wir rauf. Sie schritt voran und ich folgte ihr. Bevor sie die Tür mit dem Zweitschlüssel öffnete, klingelte sie dreimal und rief mindestens so häufig den Namen ihrer Freundin. Als wir schließlich eintraten, hatten wir einen fürchterlichen Gestank in der Nase. Ist das Verwesungsgeruch? So riecht es in der Kanalisation und nicht im Leichenschauhaus. Vielleicht ist die Spülung defekt. Der Gestank kommt aus der Küche. Claudia? Hörst du mich? Hier ist niemand. Woher wollen Sie das wissen? Die Wohnung besteht nur aus einem Zimmer mit Küche und einem Badezimmer und alle Türen stehen offen. Ja, und wenn sie im Schrank eingesperrt wurde oder unter dem Bett liegt? Schauen Sie nach. Ich werde in der Zwischenzeit alle Fenster öffnen. Da kommt jemand. Wir sollten uns auf dem kleinen Balkon verstecken. Weshalb sollte ich mich verstecken? Das ist die Wohnung meiner besten Freundin und sie gab mir einen Schlüssel. Sie blieb trotzig stehen. Sekunden später betrat eine junge Frau die Wohnung und erschrak sich beinahe zu Tode, als sie mich und Frau Klein erblickte. Auch Frau Klein erschrak. Nur ich blieb ruhig, da die Frau unbewaffnet war. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Das fragen Sie mich? Und ob ich Sie das frage? Das ist die Wohnung meiner besten Freundin. Irrtum. Das ist die Wohnung meiner besten Freundin. Vielleicht sollten wir uns entspannen und in der Küche nach etwas Trinkbarem suchen. Danach lässt es sich lockerer streiten. Sind Sie etwa auch Claudias beste Freundin? Mein Name ist Maloney und ich bin Privatdetektiv. Sie sind illegal in die Wohnung eingedrungen? Na, nichts da. Ich habe einen Schlüssel. Wie es sich für die beste Freundin gehört. Ich habe auch einen Schlüssel. Claudia hat mich gebeten, etwas für Sie aus der Wohnung zu holen. Claudia lebt? Na klar lebt sie. Als beste Freundin sollten Sie das wissen. Ich verstehe nichts mehr. In der Küche findet sich garantiert etwas Trinkbares. Und danach werden wir uns alle besser verstehen. Was sollen Sie für Claudia tun? Ich muss es wissen. Ich habe tagelang um ihr Leben gebangt. Eigentlich ganz banal. Ich soll dreckige Windeln und Gläser mit Babynahrung wegschmeißen. Dreckige Windeln? Stinkt es deshalb so in der Wohnung? Hat die beste Freundin heimlich ein Kind entbunden? Claudia war nicht schwanger. Sie hat sich ein paar Tage um ein Baby gekümmert. Ausgerechnet zu der Zeit, in der die ganze Stadt nach einem vermissten Kleinkind suchte. Claudia hat nichts damit zu tun. Das war ein anderes Kind. Und was ist mit mir? Weshalb hat sie mich nicht um Hilfe gebeten? Woher soll ich das wissen? Vielleicht sind sie auf der Liste der besten Freundinnen nach hinten gerutscht. Ich werde dir gleich zeigen, wer hier nach hinten rutscht. Denkst du, ich mach mir in die Hose? Mit deinen Muskeln kannst du ja nicht mal deine falschen Wimpern stemmen. Ich werde dir gleich zeigen, was ich mit dir alles anstellen kann, du Biest. Es war an der Zeit einzuschreiten. Nachdem ich die beiden getrennt hatte, sah mein Gesicht aus, als wäre es von einer Horde verwildeter Katzen malträtiert worden. Immerhin verriet mir die eine der besten Freundinnen, wo sich Claudia Kubitsch aufhielt, während die andere üble Verwünschungen ausstieß. Meine Klientin entzog mir umgehend den Auftrag, als sie herausfand, dass sie nicht die beste Freundin ihrer vermeintlich besten Freundin gewesen war. Frau Frank entsorgte die stinkenden Windeln und ein größeres Sortiment an Babynahrung. Ich rief im Polizeipräsidium an und weit nach Mitternacht überrumpelten wir Claudia Kubitsch in einer billigen Absteige. Ist das eine Übung? Sehen wir aus wie eine Übung. Muss ich jetzt schreien oder genügt es, wenn ich ein Kissen werfe? Sie sollten uns ganz entspannt erzählen, was in den vergangenen Tagen vorgefallen ist. Das ist falsch, Maloney. So geht das nicht. Diese Frau steht unter einem Überraschungsschock, weil sie bereits eingeschlafen war. Das muss man ausnutzen. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Wenn Sie nicht sofort gestehen, droht Ihnen Sicherheitsverwahrung bis an Ihr Lebensende. Mit einem Fernseher, auf dem nur Golfturniere zu empfangen sind. Ich verstecke mich nicht. Ich möchte nur meine Ruhe haben. Die haben Sie, sobald Sie zu einer Sicherheitsverwahrung verurteilt werden. Ich habe das Kind zurückgebracht. Sie haben ein Baby entführt. Nicht entführt. Es sah so traurig aus. Ich dachte, es will zu mir. Aber dann hat's nur geschrien und geschissen. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Entführung eines Kleinkindes ist ein schwerwiegendes Delikt. Als junger Mensch sollten Sie nach dem Strafmaß googeln, bevor Sie sich zu einer Tat hinreißen lassen. Die Mutter hat das Kind vernachlässigt. Ich wollte es zu mir nehmen. Aber das Kind hat sich wirklich blöd benommen. Da habe ich es einfach zurückgegeben. Den verhaftet! Auf der Stelle! Sie sollten mich und Frau Kubitsch ein paar Minuten alleine lassen. Sie wollen Sex mit dieser Frau? Ich will mit ihr reden. Männer, die ständig reden, gehen mir sowas von auf den Sack. Ich rede nicht, ich handle. Sie wollen Sex mit mir? Hey, ich will Sie verhaften! Auf der Stelle! Ist ja schon gut. Schlimmer als dieses Hotel kann das Gefängnis auch nicht sein. Ich muss Ihnen zuerst eine Zeichnung zeigen. Was soll das, Maloney? Möchten Sie auf dem 5. Bildungsweg Künstler werden? Die Zeichnung ist nicht von mir. Das ist schon besser. Ich gebe Ihnen 2 Minuten, danach wird die Frau verhaftet und ich fahre nach Hause. Er zeigte Frau Kubitsch seine Dienstwaffe und ging vor die Tür. Ich zeigte ihr die Zeichnung und sie schaute mich mit großen Augen an. Ich kenne den Mann. Das ist eine tolle Zeichnung. Genau so sieht er aus. Und wer ist der Mann? Werde ich tatsächlich jetzt bis an mein Lebensende verwahrt? Viele Menschen werden bis an ihr Lebensende verwahrt. Sie heiraten oder werden Politiker und können nicht damit aufhören, bis sie in der Urne landen. Ich weiß, dass das nicht richtig war mit dem Kind. Aber als ich es zu mir nahm, war ich sicher, dass das Baby zu mir will. Wahrscheinlich ist das krank. Dagegen gibt es Psychiater und Medikamente. Dann muss ich nicht ins Gefängnis? Darüber entscheide nicht ich. Wenn sie aber zur Aufklärung eines Mordes beitragen, wird das zweifellos einen guten Eindruck machen. Der Typ ist ein Mörder? Eine Frau, die wie Sie ein Einhorn auf ihr Bein tätowieren ließ, ist ermordet aufgefunden worden. Der Typ stand eines Abends plötzlich vor meiner Tür und hat mir seltsame Fragen gestellt. Seltsame Fragen sind immer gut. Er wollte wissen, ob ich Fahrrad fahre. Und was haben Sie ihm geantwortet? Dass ich kein Fahrrad besitze und er gefälligst abhauen soll. Wie hat er reagiert? Er hat gesagt, okay. Dann dreht er sich um und ging. Das war alles? Den Typen sollte man lebenslang verwahren. Er hat mich zu Tode erschreckt. Frau Kubitsch wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Als ich dem Polizisten erklärte, dass er in der gleichen Nacht auch noch einen Mord aufklären könnte, verzichtete er auf alle Nachtzulagen und erklärte sich bereit, den hauseigenen Computer mitten in der Nacht zu aktivieren. Üble Sache, Maloney. 2 Dutzend Fälle, in denen ein Fahrrad eine Rolle spielte, meistens zur Flucht. Und das soll helfen, einen Mord aufzuklären. Ich tippe auf Rache. Der Mörder suchte ganz gezielt nach seinem Opfer. Er hat das Tattoo erkannt, deshalb besorgte er sich im Tätowierstudio die Unterlagen. Er fand die Adressen von 2 Frauen, die als Opfer in Frage kamen. Der Mann suchte nach Frauen mit einem ganz speziellen Tattoo. Ein Einhorn. 2 Frauen mit einem Einhorn-Tattoo. Frau Kubitsch wurde vom Täter gefragt, ob sie Fahrrad fahre. Als sie verneinte, ging der Mann. Deshalb suchen wir nach einem Verbrechen oder Unfall, bei dem ein Fahrrad eine entscheidende Rolle spielte. Hier, Maloney. Junges Paar geht nachts spazieren, Frau wird von einem Fahrrad gerammt, fällt hin und erleidet schweres Hirnschädeltrauma. Mann gibt zu Protokoll, dass eine Frau auf dem Fahrrad saß und er ein Tattoo an ihrem Bein erkannte. Das Einhorn. Das steht nicht im Protokoll. Es könnte irgendein Tattoo sein. War es aber nicht. Wie heißt der Mann? Frank Meyer mit Y. Wir sollten den Mann aufsuchen, mit oder ohne Y. Es ist 4 Uhr nachts, Maloney, mit Y. Die meisten Menschen schlafen um diese Zeit. Umso besser. Wenn dieser Meyer Y kein Mörder ist, kann ich diesen Einsatz nicht in der Wochenstatistik aufführen, Maloney? Dann kriege ich keine Nachtzulage. Er jammerte mir vor, wie sehr es in der städtischen Verwaltung darauf ankam, für alles, was man tat, einen hinlänglichen Grund in irgendeinem Formular anzukreuzen. Ich hatte keinen Grund, sein Gejammer zu ertragen und tat es trotzdem. Um 5 Uhr in der Früh weckten wir Frank Meyer mitsamt dem Y. Ein Traum? Ich kann Sie beruhigen, Herr Meyer mit Y. Dieser Herr ist Privatdetektiv und es kommt statistisch gesehen ganz selten vor, dass Privatdetektive in den Träumen unbescholtener Menschen auftauchen. Privatdetektiv? Und wer sind Sie? Er ist ein unbescholtenes Kreuzworträtsel. So etwas taucht noch viel seltener in den Träumen von Mördern auf. Mörder, Kreuzworträtsel? Im Namen der Nachtzulage. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Was für eine Nachtzulage? Kriege ich etwa Geld für dieses Theater? Sie kriegen lebenslänglich. Und ich ein Formular, das alles bestätigt. Ihre Freundin wurde von einer Fahrradfahrerin umgefahren und liegt seither im Koma. Die Ärzte sagen, dass sie vielleicht wieder aufwacht. Es ist aber auch möglich, dass sie nie wieder aufwacht. Oder dass sie aufwacht, aber schwerst behindert sein wird. Die Frau vor nachts ohne Licht. Wir werden die Frau umgehend beleuchten. Sie wollten sich rächen. Die Täterin hat ein auffälliges Tattoo. Ich wurde auch umgestoßen. Ich hielt sie fest, den Fuß, und da sah ich das Tattoo. Sie riss sich los und flüchtete. Sie stahlen die Unterlagen aus dem Tätowieratelier und sahen, dass es mindestens 2 Frauen gab mit dem Tattoo, nach dem sie suchten. Wochenlang habe ich mich umgehört und im Internet geforscht. Und dann stieß ich auf den Tätowierer. Ich wollte sicher sein. Deshalb besuchen Sie Frau Kubitsch. Sie fuhr nicht Fahrrad. Darum kam nur noch die andere Frau in Frage. Sie war schuldig. Ich musste handeln. Sie hätten sich an die Polizeidienststellen wenden sollen. Wer sich rächt, landet im Knast. Wir sind hier nicht im Wilden Westen. Ich dachte, es würde ihr helfen. Oder uns, oder mir. Aber es hat nicht geholfen. Es ist einfach nur beschissen. Apropos beschissen. Die Windeln werden von unserem kriminaltechnischen Labor untersucht. Leider weiß ich nicht hundertprozentig, ob die DNA eines Menschen auch in den Exkrementen einwandfrei nachgewiesen werden kann, weil dieser Aspekt in Fernsehserien nicht berücksichtigt wird. Eine Kindsentführung und ein Mord aufgeklärt mitten in der Nacht. Sie sollten Ihre Nachtzulage auf mein Konto überweisen. Ihr Konto ist flüssig, Maloney. Für eine derartige Überweisung gibt es bei uns kein passendes Formular. Jack Steiner zeigte sich hocherfreut darüber, dass der Dieb seiner Unterlagen überführt werden konnte. Er offerierte mir ein Gratis-Tattoo auf eine beliebige Körperstelle. Ich verzichtete und trank auf die Lösung des Falles lieber ein paar Gläser Whisky. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney Sie hörten Das Tattoo, dritter und letzter Teil.